Nacht und das haben wir da down und schauen wir sie das an, das haben wir da fahren von den Down. Ich hänge auf uns Down und schau, wie hol ich den Down, ins Down und schau, wie hol ich den Down, und schau ich mir das an, was hab ich denn gefahren von den Down, ich hau, Down, ich hau. Wir schauen in den Downy Hound, wo ich jemanden am Wiener in den Downy Hound. Und wir gehen schauen, wo ich jemanden in den Down, wo ich jemanden am Wiener in den Downy Hound.